Das zeugt von einer unerwarteten Stabilität und Kontinuität der mesolithischen Jäger- und Sammlergesellschaft. Vor allem aber unterstreicht es einmal mehr die ungeheure Bedeutung unserer Heldin. Was für eine Frau muss sie gewesen sein? Über Jahrhunderte erzählten sich die Menschen ihre Geschichte und kehrten an das Grab zurück. Um einen Vergleich zu heute zu ziehen, das wäre, als ob sich die Kenntnis des Grabes des 1226 gestorbenen Franz von Assisi und das Wissen um seine Person bis heute erhalten hätten. Auch er, übrigens ein animistischer Freund der Tiere, den Visionen nicht abhold. Und das ohne Schrift, ohne steinerne Architektur und ohne einen kirchlich organisierten Memorialkult. Was das neue Datum besonders spannend macht, die Datierung rückt die Maskendeponierung in den Bereich der Misox-Schwankung, des sogenannten 8.2K-Events. Ab etwa 6350 vor Christus kühlte sich das Klima innerhalb weniger Jahre stark ab. Die jährliche Durchschnittstemperatur sank um 2 bis 3 Grad Celsius. Vorstellbar ist also, dass zwei Schamanen, beunruhigt durch die Wetterverschlechterungen, das legendäre Grab aufsuchten und dort ihre Masken bestatteten, in der Hoffnung, so die Hilfe ihrer großen Urahnin zu gewinnen, um die Mächte des Schicksals zu beschwichtigen. Am Anfang unseres Hörbuchs haben wir ein wenig kokettierend gerätselt, ob in Bad Dürrenberg ein Lourdes der Steinzeit gelegen haben könnte. Am Ende erscheint das nicht mehr so abwegig. Die Menschen haben über Jahrhunderte hinweg das Grab der Schamanen wie einen Wallfahrtsort aufgesucht. Sie stiftete noch lange über ihren Tod hinaus Gemeinschaft.